wir mit dem bunten Hochzeitswagen morgen auf die schönste Reise gehen. Hören wir, wie alle Leute sagen, so viel Glück hat niemand noch gesehen. Rings erblühen alle Bäume, denn es ist ja Frühlingszeit. Und der Schönste aller Träume werden endlich Wirklichkeit. Hier der bunte Wagen durch das Städtchen zieht in allen Herzen Freude ein. Denn es ist die Sehnsucht aller Mädchen, so wie du und ich vereint zu sein. Morgen auf die schönste Reise ging, hören wir, wie alle Leute sagen, so viel Glück hat niemand noch gesehen. Rings erblühen alle Bäume, denn es ist ja Frühlingszeit. Und der Schönste aller Träume werden endlich Wirklichkeit. Wird der bunte Wagen durch das Städtchen zieht in allen Herzen Freude ein. Denn es ist die Sehnsucht aller Mädchen, so wie du und ich vereint zu sein.